Demetrius von Friedrich von Schiller. Dritter Aufzug. Boris in Moskau. Ehe der Zar selbst erscheint, ist er auf jede Weise schon angekündigt worden. Er tritt ein mit Heftigkeit. Die bösen Nachrichten haben ihn erbittert. Zu beobachten ist sogleich die knechtische Unterwürfigkeit und die zarische Vatergewalt. Boris muß sich notwendig erst als absoluter Herrscher zeigen, ehe er untergeht. Runda bedient ihn, ein Diak. Boris würde Moskau gern verlassen und zur Armee gehen, aber er fürchtet, daß Moskau sich sogleich, wenn er fort, für den Demetrius erklären möchte. Auch schämt er sich als Zar, gegen den Betrüger in Person zu fechten, sein nordischer Stolz. Der Patriarch Job kann um den Zar sein. Es kommen auch mitunter glückliche Nachrichten, die sich aber schnell wieder verschlimmern. Boris ist aber schon tödlich verletzt, wenn er auftritt, und die Zarsgröße, die ihn noch umgibt, ist nur noch Schein und Schatten. Er sieht die Meinung des Volks umgewendet, die Armee treulos, die Großen verräterisch, die Glücksgöttin falsch, das Schicksal feindselig, sein Geist ist gesunken. Das Abenteuerliche und Monstrose des Falls, welches er anfangs verachtet hat und das nun so fürchterlich wächst, vermehrt seinen Verdruss und seine Verzweiflung. Es ist etwas Inkalkulables, Göttliches, woran sein Mut und seine Klugheitsmittel erliegen. Talbots Situation in der Johanna. Dass gerade der Prinz, den er ermorden ließ, dem Betrüger die Existenz geben muß, ist ein eigenes Verhängnis. Er gesteht dem Patriarchen den Mord ein und ergreift ihn mit einer gewissen Heftigkeit, wenn er sagt: Muß ich durch dieses Gaukelspiel untergehen? Muß ich wirklich? Patriarch, es bringt mich von Sinnen. Wahr ist's, ich habe das Reich nicht ganz unschuldig erworben, aber ich hab es gut verwaltet. Wie? Kann ein wohltätiges Leben ein Verbrechen nicht gut machen? Kann der gute Gebrauch nicht die verwerflichen Mittel entschuldigen? Gradation der Unfälle. Erstens Abfall des Landvolks und der Provinzialstädte. Zweitens Untätigkeit der Armee. Drittens Abfall eines Teils der Armee. Viertens Moskaus Bewegungen. Fünftens Demetrius Vordringen. Sechstens Romanows drohende Ankunft. Siebtens Flucht der Bojaren in Demetrius Lager. Achtens Abfall der Armee. Neuntens Insulten der Aufrührer. Man hört gleichsam den Demetrius immer näher und näher herandringen, das Soulèvement der Völker immer wachsen und steigen, so daß man in dieser Szene, obgleich mit Boris beschäftigt, den Haupthelden nie aus den Augen verliert. Boris wird rührend als Vater, er schließt seiner Tochter seinen Kummer, sein innerstes Gewissen auf. Sein Tod ist königlich, er will seine Macht nicht überleben, er will nichts Erniedrigendes erdulden. Er affrontiert den Tod mit Klarheit und Entschlossenheit, er trinkt mit fester Hand den Giftbecher, doch hat er da schon Mönchkleidung an. Seine Tochter soll ins Kloster sich verstecken, sie liebt. Romanow kommt noch an, ehe Boris tot ist, aber nachdem er den Giftbecher schon getrunken. Boris kann ihn zu seinem Nachfolger ernennen oder, wenn Boris einen Sohn hat, diesen seiner Treue empfehlen. Die Ereignisse, welche den Boris nach und nach zur Verzweiflung treiben, dürfen nicht bloß aus schlimmen Botschaften bestehen, es müssen Tatsachen darunter sein, welche ins Auge fallen, gegenwärtige Kränkungen, Untreue und Insolenz der Moskowiter, Verräterei der Bojaren, Desertion der Strelzi. Doch darf das Unglück des Boris nicht bis zu wirklichen Verspottungen gehen, er darf keinen Augenblick verächtlich werden. Weil er aber von dem reizbarsten Stolz ist, so kann er die bloße Möglichkeit einer zu erwartenden Beschimpfung nicht ertragen. Dieser Stolz allein vergrößert in seinen Augen sein Unglück zu der Höhe, worin es sein muss, um ihn zur Verzweiflung zu bringen, sein Stolz und seine Vorhersehung. Er sieht, weil er die Welt kennt, klar vorher, was gewiß kommen wird, und weil er zu stolz ist, das Unwürdige zu ertragen, so erwartet er nicht, bis es wirklich eintritt. Er ist also noch zar, wenn er stirbt, er ist noch nicht erniedrigt. Boris hat, indem er sich per Nephas zum Herrscher machte, alle Pflichten des Herrschers übernommen und geleistet. Dem Land gegenüber ist er ein schätzbarer Fürst und ein wahrer Vater des Volks. Nur in Angelegenheiten seiner Person gegen einzelne Personen ist er argwöhnisch, rachsüchtig und grausam, Dimitri, die Romanows. Seine Fürsorge und königliche Milde bei der großen Hungersnot, seine Gerechtigkeitspflege, seine Wachsamkeit und Klugheit in Bewahrung des Friedens und Verteidigung des Reichs, seine Einsicht und Eifer in Beförderung des Volkswohls. Boris ist durch seinen Geist sowie durch seinen Rang über alles, was ihn umgibt, erhoben. Der lange Besitz der höchsten Gewalt, die gewohnte Beherrschung der Menschen und die despotische Form der Regierung haben seinen Stolz genährt, dass es ihm unmöglich ist, die Größe zu überleben. Er hat so hohe Begriffe von seiner Würde als Zar, dass er mit reizbarer Eifersucht darüber hält. Dieser Stolz und diese Eifersucht über seine Herrscherwürde sind die Quelle aller seiner Fehler und seiner Unfälle. Boris ist wie ein verwundeter Tiger, dem man nicht zu nahen wagt. Es sind schlimme Botschaften gekommen, die man noch nicht das Herz gehabt, ihm mitzuteilen, weil er schon einen solchen unglücklichen Boten vom Turm hat herabstürzen lassen. Es warten also die unglücklichsten Nachrichten auf ihn. Er muß sie wissen, und niemand wagt's, ihn zu benachrichtigen. Man fleht den Patriarchen um seine Vermittlung an. Boris hat sich indessen wieder gesammelt und schämt sich seiner Heftigkeit. Er ist also viel sanfter, wenn er wirklich kommt, als wie man ihn beschrieben hat, und lässt sich das Schlimmste erzählen, ja, er beschenkt den Erzähler kaiserlich. Es ist schon etwas Unstetes in seinem Betragen. Er denkt schon früher als nötig auf Selbstmord, Zähne mit seinem Arzt, er versieht sich mit Gift, er prüft die Spitze eines Dolchs. Moskau wird in einer düstern Ungewissheit erhalten, aber eben diese Ungewissheit vergrößert nur die Furcht und das Gerücht von den Sukzessen des Demetrius. fürchterliche Bewegungen unter dem Volke, ein Manifest des Demetrius hat dennoch den Weg nach Moskau gefunden und ist an einigen Kirchen angeschlagen worden. Basmanow, der Verräter. Boris hat einen Aberglauben, aber so wie ein großer Mann ihn auch haben kann. Er hat sich in seinem Herzen eine gewisse Bedingung festgesetzt, wenn diese eintreten würde, so sei sie die Stimme des Geschicks. Diese Bedingung kann sein, wenn der Betrüger bis auf eine gewisse Grenze vordringen würde, wenn ein gewisser Platz verloren gehen würde. Er glaubt an Vorherverkündigungen, und in seiner verwundeten Stimmung erscheinen ihm viele Dinge als ominös, die er sonst verachtet hätte. Es kann ihm etwas prophezeit worden sein. Groß macht ihn sein Stolz, groß seine landesväterliche Tätigkeit, groß sein hoher Verdruss über das Glück und seine Verachtung der Menschen, groß macht ihn die persönliche Kraft, durch die er sich auf den Thron geschwungen, und am größten zeigt ihn sein Tod. Liebenswürdig wird er durch seine väterliche Zärtlichkeit gegen seine Tochter, durch seine Mäßigung gegen die Feinde, die er in seiner Gewalt hat, und am meisten durch sein Unglück. Einer seiner Runda kann ein hohes Dévouement zeigen. Die Nachricht von Romanows geheimnisvoller Ankunft vollendet seine Verzweiflung. Dies Unglück ist ihm ärger als alles, weil er sich gegen die Romanows wirklich so viel vorzuwerfen hat. Obem praeclaram statui mea moenia vidi et nunc magna mei sub terras ibit imago. Auch von Macbeths Situation am Ende hat diese Lage des Boris etwas Ähnliches. Es erfüllen sich ihm gewisse böse Zeichen. Boris stirbt. Wenn Boris das, seiner Meinung nach, entscheidende Unglück vernommen, so geht er ab ohne weitere Erklärung. Er ist dabei gelassen und sanft wie ein resignierter Mensch. Wenn er wieder auftritt, so ist's in Mönchskleidern. Er entfernt seine Tochter von seinem letzten Augenblick und nimmt das Gift erst, wenn sie weg ist. Wenn er es genommen, so geht er ab, um in der Stille zu sterben. Ist er ganz allein, wenn er das Gift nimmt, oder wen hat er bei sich? Seine letzten Befehle geschehen in der Voraussetzung, dass alles verloren sei und dass sein Geschlecht sich absolut nicht behaupten könne. Seine Tochter soll sich in einem Kloster vor Beleidigungen retten. Sein Sohn Feodor wird noch als Kind angenommen. Vielleicht, meint Boris, finde die Jugend Feodors eine Gunst, die er, der Greis, nicht mehr gefunden. Zwischen Boris sterbendem Abgang und Romanows Ankunft muss etwas gesetzt werden, dass sich dieser Glückswechsel nicht so abrupt macht. Darf sich ein teuer Diener töten? Darf Axinia sich hereindrängen? Der augenblickliche verlassene Zustand, wo kein Herrscher im Land ist, wo das Reich sein Haupt verloren, muss fühlbar gemacht werden. Zerbrechung des Spiegels zum Exempel. Die Bojaren bilden nun einen Reichsrat und befehlen im Kreml, aber bald erscheint Romanow und seine bewaffnete Macht verschafft ihm Herrscheransehen in Moskau. Romanow und Axinia. Romanow kann einen Boten vorausschicken, dem Boris seine Unterwürfigkeit zu bezeugen. Wenn der Bote kommt, hat Boris schon das Gift ausgetrunken. Romanow folgt seinem Boten auf dem Fuß und findet den Zar sterbend. Romanow schwört an der Leiche des Zars, seinem Sohn Feodor, einem Kind die Treue, und macht auch die Bojaren dasselbe schwören. Dieser Auftritt ist rührend und tröstend, zugleich aber hat er etwas Hoffnungsloses, Fruchtloses. Man ahnet, dass es nur ein ohnmächtiger Versuch sein werde, denn der übermächtige Gegner steht ja schon in Tula. Indes wird die Defektion von Moskau doch für einen Moment aufgehalten und die Erwartung wird gespannt. Romanows Liebe zur Aksinia spricht sich aus unter diesen unglücklichen Umständen und bringt etwas sanft Rührendes hinein. Romanow ist die Stütze des jungen Zars, der Zars Tochter und der zarischen Residenz. Aber was ist denn eigentlich zu tun, um den reißenden Lauf des Siegers aufzuhalten? Erstens, Romanow verlässt Moskau, um zur Armee zu eilen. Aksinien und den jungen Zar vertraut er der Treue der Bojaren. Zweitens, die Armee ist schon zum Demetrius übergegangen, wenn er ankommt, oder sie trennt sich bei dieser Gelegenheit, und er kann nichts ausrichten. Drittens, in seiner Abwesenheit von Moskau wird das Volk in dieser Stadt zum Aufstand gegen Feodor und Aksinia gereizt. Es stürmt den Palast und nimmt diese beiden Kinder des Boris gefangen. Viertens, Romanow von der Armee und seinen eigenen Truppen verlassen, proskribiert und aufgespürt von Demetrius' Partei, kommt als ein Flüchtling nach Moskau in der Absicht, die Aksinia und den jungen Zar zu retten. Fünftens, indessen ist der Einzug des Betrügers in Moskau geschehen und Demetrius hat Aksinia gesehen. Sie wird in den Kreml zu ihm gebracht und er zeigt ihr Liebe, die sie verabscheut. Sechstens, Romanows Versuche, Aksinia zu sehen oder doch für sie zu handeln. Er wird in eine Verschwörung gegen Demetrius gemischt. Siebtens, Aksinia fällt durch die Eifersucht der Marina. Achtens, Romanow wird durch eine wunderbare himmlische Gewalt getröstet und von der blutigen Unternehmung gegen Demetrius zurückgehalten. Entweder erscheint ihm der Geist der Aksinia oder ein Seher, ein Eremit, ein heiliger Mann, gießt Balsam in seine Wunde und eröffnet ihm die Zukunft. Diese Szene erhebt über das Stück hinaus und beruhigt das Gemüt durch ein erhabenes Ahnen höherer Dinge. Demetrius in Tula. Das Interesse, welches Romanow und Aksinia erregten, darf dem hohen Anteil an dem Demetrius nicht schaden. Daher muß dieser, sobald er wieder erscheint, durch ein schönes und edles Betragen sich Gunst erwerben. Der Eindruck der vorigen rührenden Szenen muß ausgelöscht werden. Demetrius ist gütig wie die Sonne, und wer ihm naht, erfährt Beweise davon. Keine Rachsucht, keine Raubsucht, kein Übermut. Und wie er den Untergang des Boris erfährt, zeigt er eine edle Rührung. Er starb eines Königs wert, aber mir nimmt er den Ruhm der Großmut. Demetrius verschmäht das knechtische Bezeugen der Russen und spricht davon, dass er es abschaffen werde. In diesem schönen Zug liegt der Keim eines unglücklichen Betragens. Die Personen, die ihn umgeben, sind barsch und rau und behandeln die Russen mit Verachtung. Er aber ist voll Huld und Gnade. Von hier aus sendet er zu seiner Mutter und zur Marina. Man bringt ihm die Schlüssel der Städte und andere zarische Regalien, auch die zarische Kleidung. Moskau ist allein noch nicht unterwürfig gesinnt, weil Romanow die gutgesinnte Partei gestärkt hat und von der Armee aus die Freunde des Boris sich hineingeworfen. Dieser Aufenthalt ist notwendig, erstens, um den Einzug zu retardieren, zweitens, um diesen Einzug zu einer wichtigeren Epoche zu machen. In dieser Szene zu Tula steht er auf dem Gipfel des Glücks und der Gunst. Alles scheint die erfreulichste Wendung zu nehmen. Er verspricht Russland einen gütigen Beherrscher. Diese Szenen haben etwas Weiches, Schmelzendes. Demetrius erfährt seine Geburt, jetzt im Vollbesitz seiner Herrschaft und im festen Glauben an seine Rechtmäßigkeit. Wenn er seine Mutter erwartet, tritt ihm der bisher verborgene Urheber des ganzen Betrugs vor die Augen und enthüllt ihm seine Geburt. Die ganze Zarwerdung des Demetrius gründet sich auf das Zeugnis eines Mannes, den man bis jetzt nie gesehen hat. Es ist eine Bekanntschaft aus seiner Kindheit und frühesten Jugend. Seit er sich von ihm getrennt, sind 14 bis 15 Jahre verstrichen. Unter der Menge von Menschen, die sich in Tula zum Demetrius drängen, erscheint endlich auch dieser und wird vom Demetrius erkannt. Freude des Letztern über dies glückliche Wiedersehen. Er schickt alle andere hinaus. Wie sie allein sind, gesteht Demetrius mit dankbarem Herzen, dass er ihm die gute Wendung seines Schicksals danke. X erwidert, dass ihm Demetrius allerdings eine große Verbindlichkeit habe und eine größere, als er selbst wisse. Demetrius dringt in ihn, es ihm zu eröffnen und verspricht eine königliche Dankbarkeit. Ein königlich Geschenk, versetzt jener, sei wohl eine königliche Dankbarkeit wert. Ja, er bekenne gern seiner Sorgfalt, allein danke er seine Wiederherstellung. Nicht bloß dieses, er danke ihm auch seine Schöpfung. Wieso? Ich gab dir, was du nie hattest, wohl verdien ich etwas um dich. Ich gab dir, was du nie hoffen durftest, was die Geburt dir nicht gibt. Wie? Alle Welt, du hältst dich selbst für den Sohn Iwans. Du bist im Begriff, dir die Krone des Zars aufzusetzen. Du bist nicht Iwans Sohn. Die Geburt gibt dir kein Recht an diese Krone. Iwans Sohn ist im Grabe. Er wird dir seinen Namen nicht streitig. Worte fehlen. Ich bin Iwans Sohn nicht. Wessen Sohn bin ich denn? Hast nicht du selbst mir? Worte fehlen. Ich habe dich dazu erschaffen, du bist's durch mich, und du sollst es auch ferner bleiben. Höre, wie es kam, und wenn du findest, dass du mir etwas schuldig seist, so, Worte fehlen. Ich bin nicht Dimitri, Iwans Sohn? Höre mich an. Nun erzählt er ihm die ganze Sache und wie er mit ihm aus Uglitsch entflohen, den Undank des Boris und seinen Einfall, sich an demselben zu rächen, seine Vorkehrungen dazu, bis auf die Flucht des Grischka und was darauf erfolgt. Er schließt damit, dass er nun seine wahre Geschichte wisse. Ich hätte dir's verschweigen können, vielleicht verschweigen sollen, aber du musstest wissen, was du mir zu danken hast und, Worte fehlen, während X erzählt, geht die ungeheure Veränderung im Demetrius vor. Sein Stillschweigen ist furchtbar und von einem schreckhaften Ausdruck begleitet. Wenn Demetrius die ersten Bewegungen übermeistert hat, so gibt er der Klugheit Raum und forscht den X aus, um zu wissen, ob noch sonst jemand um dieses gefährliche Geheimnis wisse. X beruhigt ihn darüber, alle andern Mitwisser seien tot. Es darf der Mord, den er an X verübt, nichts zu Prämeditiertes haben. Die Handlung ist zwar ein momentanes Aperçu der Notwendigkeit, aber zugleich auch ein Werk der höchsten Wut und Verzweiflung und scheint durch eine Äußerung des X augenblicklich veranlasst zu werden. X fordert Dank und Lohn in dem Moment, wo Demetrius sich durch ihn ins höchste Unglück versetzt sieht. Dies bringt Demetrius Indignation aufs Höchste. X ist der Mörder des wahren Demetrius und erhält also hier seinen Lohn. Wenn Demetrius seine wahre Geburt erfahren und sich überzeugt hat, dass er nicht der wahre Demetrius ist, es ist unmittelbar vor einer Szene, wo er den Glauben an sich selbst nötiger hat als jemals, so verstummt er erst und tut darauf einige kurze Fragen, hohl und kalt. Dann scheint er schnell seine Partei zu ergreifen und teils in der Wut, teils mit Absicht und Besonnenheit stößt er den Botschafter nieder, gerade wie dieser von der erwarteten Belohnung spricht. Der Tod ist diese Belohnung. Du hast mir das Herz meines Lebens durchbohrt, du hast mir den Glauben an mich selbst entrissen. Fahr hin, Mut und Hoffnung, fahrt hin, du frohe Zuversicht zu mir selbst, Freude, Vertrauen und Glaube. In einer Lüge bin ich befangen, zerfallen bin ich mit mir selbst. Ich bin ein Feind der Menschen, ich und die Wahrheit sind geschieden auf ewig. Was? Soll ich das Volk selbst aus seinem Irrtum reißen? Diese großen Völker glauben an mich. Soll ich sie ins Unglück, in die Anarchie stürzen und ihnen den Glauben nehmen? Soll ich mich als Betrüger selbst entlarven? Es ist ein Geheimnis, das er allein tragen muss. Vorwärts muss ich, feststehen muss ich, und doch kann ich's nicht mehr durch eigene innere Überzeugung. Mord und Blut muß mich auf meinem Platz erhalten. Wie soll ich der Zarin entgegentreten? Wie soll ich in Moskau einziehen unter den Zurufungen des Volks mit dieser Lüge im Herzen? Wie man hineintritt, sieht man den Zar mit dem Dolch und den Toten hingestreckt und tritt mit Entsetzen zurück. Dieser Anblick unmittelbar vor seinem zarischen Einzug ist sehr sinistrer Bedeutung. Er ahnet alles, was man dabei denkt, und beantwortet es auch. Schon ist er der Alte nicht mehr. Ein tyrannischer Geist ist in ihn gefahren, aber er erscheint jetzt auch furchtbarer und mehr als Herrscher. Sein böses Gewissen zeigt sich gleich darin, dass er mehr exigiert, dass er despotischer handelt. Der finstere Argwohn lässt sich schon auf ihn nieder. Er zweifelt an den andern, weil er nicht mehr an sich selbst glaubt. Er gibt Befehle, das Volk zu behorchen. Urteile der Zurückbleibenden über diese plötzliche Veränderung. Wie, sagen sie, hat der zarische Purpur so schnell sein Gemüt verwandelt? Ist es das neue Gewand, das diesen neuen Sinn in ihn brachte? Der Geist des Basilides scheint in ihn gefahren. Gerade jetzt, da dieses vorging, ist Demetrius auf dem höchsten Gipfel des Glücks. Es ist ihm alles nach Wunsch gegangen, kein Widerstand ist mehr, alles glaubt an ihn und ist für ihn begeistert. Einen desto auffallenderen Abstand macht sein gewalttätiges Betragen, da man ihn mild und heiter erwarten muß. Unmittelbar von da an geht er zu der Zusammenkunft mit der Zaren, seiner vorgeblichen Mutter, deren Annäherung man ihm meldet. Er gibt Befehle wegen der Art des Empfanges. Marfa kommt mit Demetrius zusammen. Ein großes purpurnes Zelt ist aufgeschlagen, nach vorne geöffnet, nach der Tiefe verschlossen, aber so, dass es mit einem einzigen Zug kann in die Höhe gezogen werden. Marfa, jetzt wieder Maria, erwartet den Demetrius. Soltikow oder irgendein anderer hat sie abgeholt. Olga ist mit ihr. Zarische Wachen, welche ein zurückhaltendes Schweigen beobachten, umgeben das Zelt, so daß ihr unheimlich zumut ist, dieser kriegerischen Anstalten wegen. Sie spricht von der bevorstehenden Zusammenkunft mit mehr Zweifel und Furcht als Hoffnung. Ihr Glaube an die Person des Demetrius ist fast ganz verschwunden. Sie zittert diesem Moment entgegen, der ihre höchste Glückseligkeit sein sollte. Olga redet ihr zu, selbst ohne Glauben. Auf der langen Reise hatten beide Zeit gehabt, die Kehrseite der Umstände zu betrachten. Die erste Exaltation hatte dem Nachdenken Raum gemacht. Die sinistren Blicke und die bedenklichen Anstalten vermehren den Zweifel. Man erweist ihr die Ehre einer Zarin, aber ihr Muttergefühl findet keine Nahrung. Indem sie sich bang erwartend auf die Extreme vorbereitet, erschallen die Trompeten, welches ihr Herz durchdringt. Man hört den Zar immer näher kommen an den Trommeln. Sie zittert unschlüssig, ob sie ihm entgegen, ob sie ohnmächtig hinsinken soll. Endlich erscheint Soltikow, öffnet eilends dem eintretenden Zar das Zelt. Demetrius steht vor seiner vorgeblichen Mutter, allein. Dieser Moment gehört zu den größten tragischen Situationen und gehörig eingeleitet kann er die größte Wirkung nicht verfehlen. Der kleine Rest der Hoffnung in Marfas Herzen schwindet ganz beim Anblick des Demetrius. Ein Unbekanntes tritt zwischen beide, die Natur spricht nicht, sie sind ewig geschieden. Der erste Moment war ein Versuch, sich zu nähern. Marfa ist die erste, die eine zurückgehende Bewegung macht. Wie Demetrius dies erblickt, so bleibt er in Suspensus stehen. Ein momentanes, höchst bedeutendes Schweigen erfolgt, welches Marfa mit dem Ausruf unterbricht. Ach, er ist es nicht. Da Demetrius sich als Betrüger kennt, so würde er zu viel verlieren, wenn er die Gefühle der Natur erheucheln wollte. Wahrheit zwischen ihm und ihr kann ihn erheben. Er beträgt sich würdig, wenn er sich als Fürst und Staatsmann beträgt, ohne sich als einen Gaukler zu zeigen. Sagt dir das Herz nichts? Erkennst du dein Blut nicht in mir? Da sie fortfährt zu schweigen, sagt er, die Stimme der Natur ist heilig und frei, ich will sie weder zwingen noch erlügen. Hätte dein Herz bei meinem Anblick gesprochen, so hätte das meinige geantwortet. Du würdest einen frommen, einen liebenden Sohn in mir gefunden haben. Das Notwendige wäre mit Neigung, mit Liebe, mit vollem Herzen, mit Innigkeit geschehen. Doch wenn du nicht als Mutter für mich fühlst, wenn du den Sohn nicht in mir findest, so denk als Fürstin, fass dich als Königin und schicke dich mit kluger Wahl in das Notwendige. Das Schicksal gab mich dir unerwartet, ungehofft zum Sohn. Nimm du mich an aus seiner Hand als ein Geschenk des Himmels, denn ich bin's. Wär ich dein Sohn auch nicht, der ich jetzt scheine, so raub ich deinem Sohne nichts, ich raub es deinem Feind, nicht deinem Sohn, dir aber geb ich Großes. Ich habe dich gerecht an deinem Feind, dich und dein Blut, ich habe aus dem Elend, aus der Gruft, in der du lebendig begraben warst, dich gezogen und auf den Fürstenstuhl zurückgeführt. Mir bist du's schuldig, dass die alte Größe dich umschimmert und dass du auf dem Grabe deines Feinds in Moskau einziehst. Dass dein Geschick befestigt ist an meins, begreifst du schnell. Du stehst mit mir und mit mir gehst du unter. Ich brauche dir nicht mehreres zu sagen. Du weißt, was du zu tun hast. Die Völker alle sehen auf uns. Ergreife klug, was du nicht lassen kannst. Hier ist keine Wahl, das siehst du wohl ein. Ich bin nicht so weit her bis nach Moskau gedrungen, um hier die Früchte meiner Siege zu verlieren, und du wirst mich nicht zwingen wollen, verzweifelnd, um meine Existenz zu kämpfen. Also schicke dich da rein, ich trau dir's zu, du werdest dich fassen und deine Partei als eine Fürstin nehmen. Hier ist nicht die Rede von den Gefühlen der Mutter. Der Augenblick dringt, tu, was er von dir fordert, alles erwartet, die herzliche Begegnung der Mutter und des Sohns zu sehen. Täusche nicht die allgemeine Erwartung. Ich hasse die Gaukelei, ich mag nicht mit den heiligen Gefühlen der Natur spielen und Gaukelwerk treiben. Was ich nicht empfinde, mag ich nicht zeigen. Ich fühle aber wirklich eine Ehrfurcht gegen dich und dies Gefühl, dass meine Knie vor dir beugt. Es ist mein Ernst, es ist mein Wahrgefühl. Marfa. Was soll ich tun? O Himmel, in welche neue, seltsame, verworrene Lage stürztest du mich? Demetrius, ergreife deine Partei, so ist deine Verlegenheit verschwunden. Lass deines Willens freie Handlung sein, was die Natur, das Blut, dir versagt. Ich fordere keine Heuchelei, keine Lüge von dir, ich fordere wahre Gefühle. Scheine du nicht meine Mutter, sei es, umfasse mich als deinen Sohn. Lege dein Herz an meins, wage dein Schicksal an meines. Wirf das Vergangene von dir, lass es fahren, ergreif das Gegenwärtige mit ganzem Herzen. Bin ich dein Sohn nicht, so bin ich dein Zar. Ich habe die Macht, ich habe das Glück. Glaub deinen Augen, was du deinem Herzen nicht glauben kannst. Ich will dich als Mutter behandeln, du sollst einen ehrerbietigen Sohn in mir sehen. Was willst du mehr? Der, welcher im Grabe liegt, ist Staub. Er hat kein Herz, dich zu lieben. Er hat kein Auge, dir zu lächeln. Er gibt dir nichts. Ich aber gab dir alles. Wende dich zu dem Lebenden. Ich zerriss den traurigen Nonnenschleier, der dich von der Welt getrennt. Wie sie anfängt, in Tränen auszubrechen, findet er den Moment reif, sie der Welt zu zeigen. O, diese goldnen Tropfen sind mir willkommen, lass sie fließen, zeige dich so dem Volk. Was verlangst du von mir? Erkenne mich an vor dem Volk, es steht draußen mit gespannter Erwartung, folge mir zu ihm, gib mir deinen Segen, nenne mich deinen Sohn und alles ist entschieden. Ich führe dich in den Kreml ein zu Moskau. Ich soll dich, der mir fremd ist, der Worte fehlen? Am Schluss dieser Szene lässt er das Zelt fallen und zeigt der Versammlung seine Mutter. Moskaus Abgesandte unterwerfen sich und werden finster empfangen unter soldatischem Apparat mit gezückten Säbeln. Sie laden ihn nach Moskau ein, der Patriarch ist darunter, er entsetzt ihn seiner Würde. Ein Wink von ihm entscheidet über Tod und Leben. Kosakenhetman. Einzug in Moskau. Die Hauptszene des Stücks in Rücksicht auf stoffartiges Interesse. Prospekt der Stadt Moskau. Man blickt, sowie verwandelt wird, in ein unermessliches Gewühl von Häusern und Türmen in der Ferne hinaus. Der halbe Prospektvorhang besteht aus dergleichen und einige Kuppeln schimmern von Goldblech. Näher und in den Kulissenstücken unterscheidet man Zuschauer aus Fenstern und Dächern und Gerüsten. Eine Schiffbrücke über die Moskwa kann vorkommen, wodurch der Zug dupliert wird. Da die Zuschauer in dieser Szene eine Rolle mitspielen, so kann ihnen auch mehr Raum gegeben werden. Damit diese Szene nicht dem Krönungszug in der Jungfrau von Orléans begegne, muss sie sowohl ganz anders eingeleitet als auch ganz verschieden geführt und disponiert werden. Eingeleitet wird sie schicklich durch eine Gewalttätigkeit an der Familie des Boris, durch ausgeschickte Kundschafter des Demetrius, kurz durch Einmischung des Düstern und des Schrecklichen in die öffentliche Freude. Misstrauen und Unglück umschweben das Ganze. Anders disponiert wird sie durch das Anbringen einer Brücke, eines Triumphbogens, durch die größere Gegenwart der Zuschauer und die Bevölkerung der Dächer und Türme, durch den Aufzug selbst, wobei auch reich geschmückte Pferde, der Zar selbst ist zu Pferd. Auch muss der Zug durch ein Ereignis unterbrochen werden. Alles ist überhaupt mehr kriegerisch und gleicht mehr dem Einzug eines Eroberers. Auch dass die Polen und Kosaken, die eine ausländische feindliche Nation sind, den Zug anführen, ist charakteristisch. Aksinia, die sich zu den Füßen der Zarin Marfa vor der Brutalität der Polen rettet, hier kommt Demetrius zum ersten Mal mit ihr zusammen.